Eines Tages werde ich auch mit so einem Schlitten durchs Viertel fahren. 250 wird das Ding locker. Ich war höchstens 10. Weißt du warum? Damit ihr mich besser erkennen könnt. Motor an, nichts wie rein in die Nacht. Mondschein reflektiert in dem tiefschwarzen Lack. Regentropfen zerplatzen auf der Scheibe wie die Freundschaften in dieser Stadt. Unter meinen Felgen spiegeln sich die Blicke der Wichser, die dir nix von dem gönnen, was du hast. Entweder ziehst du mit oder du bist nur ein Bild, das hier schneller. Wir fahren in der Ferne verblasst. Digga, du kannst mir glauben, es kleben Augen auf jedem einzelnen Schein, den du machst. Meine Ellbogen drauf sind, weil es die von den anderen auch sind. Denn jeder will seinen Schnapp, also weiter Vollgas für mich und mein Team. Denn wir haben leider keine Zeit mehr zu verlieren. Ich fahre, bis die Reifen qualmen. Der Motor glüht, doch dein Hass ist für mich wie Benzin. Ich guck in den Spiegel, auch wenn eine Freundschaft zerbricht. Bereuen tu ich's nicht, Thema durch, da ist nix mehr zu machen. Gesichter verblassen im Rückspiegel. Ich guck in den Spiegel und die Freunde von gestern sind heute am Lästern. Ein letzter Blick, sie können nichts außer hassen. Gesichter verblassen im Rückspiegel. Jesus, ich hinterlasse Asch und Staub. Ihr könnt mich hassen, doch ich lache euch aus. Vor ein paar Jahren, Digga, hätte ich das nicht geglaubt. Alles ein Traum, doch wann wache ich auf? Denn ich hör sie reden, ich hör sie lügen. Was sie erzählen, alles entgegen. Reden dich klein, weil die Jungs nicht mehr wachsen. Suchen verkrampft einen Grund, dich zu hassen. Sie drehen sich im Kreis, wir weiter am Rad. Fleiß und Preis, denk einfach mal nach. Euer Neid macht euch krank, ihr scheitert daran. Meine Jungs stehen stramm, denn wir halten zusammen. Mercedes-Benz, ich guck in den Spiegel, an wen ich denk. Jungs, die zurückblieben, auf dieser Straße kannst nur du allein dein Glück schmieden. Gib weiter Gas mit den Richtigen. Ich guck in den Spiegel, auch wenn eine Freundschaft zerbricht. Bereuen tu ich's nicht, Thema durch, da ist nix mehr zu machen. Gesichter verblassen im Rückspiegel. Ich guck in den Spiegel und die Freunde von gestern sind heute am Lästern. Ein letzter Blick, sie können nichts außer hassen. Gesichter verblassen im Rückspiegel. Ich guck in den Spiegel